Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Guten Tag. Ленин в вашей компании есть, нет? Sagen Sie bitte, gibt es bei Ihnen auch Lenin? Не проснулся? Der ist noch nicht aufgewacht. Нет. Вообще есть, есть. Der schläft noch im Mausoleum. Я сказал, Владимир Ильич, лежи спокойно, отдыхай. Ich habe gesagt, Владимир Ильич, leg dich ruhig hin und erhol dich. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Мы собрались здесь в очередной раз. Wir haben uns hier vor dem Mausoleum von Wladimir Iljitsch Lenin versammelt. Und zum wiederholten Male verteidigen wir unsere Interessen als Sowjetmenschen. Liebe Freunde, die Erinnerung an Wladimir Iljitsch Lenin und Josif Vissarionowitsch Stalin und all diejenigen, die an der Kremlmauer ruhen, bleibt lebendig. Werden Sie für Putin auch ein Denkmal aufstellen? Er hat ja sehr viel für das Volk getan. Und eine nach ihm benannte Stadt wird es auch geben. Jetzt bauen sie so viele neue Städte. Putinsk, Putina oder Putinskaya, alles möglich. Denkbar ist auch eine Putinskoje-Chaussee, wie früher die Leninskoje-Chaussee. Putin und Lenin sind sich sehr ähnlich. Gerade sind sie sogar im selben Alter. Und dann diese Halbglatze, der Gesichtsausdruck, die Augen, der Kiefer, die Größe. Wenn man sich bei Lenin den Mantel wegdenkt, dann sieht Lenin von Weitem wirklich so aus wie Putin. Du suchst Lenin und findest Putin. Wie viele Lenin haben Sie? Drei? Wir haben drei Lenin. Und wie viele Putin? Einen im Kreml und einen hier vor Ihnen. Ich helfe ihm beim Umgang mit den Touristen. Putin hat dafür keine Zeit. Er kümmert sich um die Regierungsgeschäfte und ich kümmere mich um das Volk. Wir arbeiten beide an der gleichen Sache. Wir verhelfen Russland wieder zu Größe. Mapping Lenin. Eine Kartografie des neurussischen Zarenreichs. Feature von Christine Hammel. Wer zu Lenin will, muss anstehen. Es sind nicht mehr Stunden wie früher, aber Geduld braucht man schon noch in dieser weltberühmten Schlange. Metalldetektor, Taschenkontrolle, dann ein paar Stufen hinab in die Gruft. In den Tresor der Revolution. Heiligkeit ist auch eine Sache des Baumaterials. Dunkler Labrador, Quarzit, Marmor, roter Granit, Porphyr. Der Besuch bei Lenin getragenen Schrittes. Man darf nicht stehen bleiben am Glassarkophag, defiliert langsam und ein wenig ungläubig an ihm vorbei. Ein Blick auf das Gesicht und die Hände. Mehr ist nicht zu sehen. Aber hey, es ist Lenin. Lenin. Lenins Körper ist eine lebendige Skulptur. Ein hybrides Gebilde zwischen biologischer Leiche und Artefakt, bei dem unentwegt Haut und Körperteile entnommen, ausgetauscht und rekonstruiert werden. Lenin ist Work in Progress. Ein zentrales Ergebnis dieses prozesshaften Ewigkeitsmanagements ist die erstaunliche Beweglichkeit der Leiche. Der in Berkeley lehrende Anthropologe Alexei Jurchak weist darauf hin, dass zwei Körper im Mausoleum liegen. Der bewegliche, durch den Kultivierungsprozess laufend veränderte Körper, dessen Flexibilität für die Machthabenden sichtbar ist, während für die Massen die unbewegliche Leiche, der ewige Lenin, im Sarg liegt. Möglicherweise ist das ja der zentrale Energiekern Russlands. Er befeuert jedenfalls bis heute die Machtverhältnisse. Товарищи, рабочая крестьянская революция совершилась! Dem Volkskörper werden laufend Freiheiten amputiert. Anonyme Internetnutzung niert. Man muss die Telefonnummer hinterlegen. Und patriotische Dogmen und Mythen eingepflanzt. Wir sind umzingelt von Feinden. Verteidigt euch. Haltet durch. Geschichte wird verdreht und verkürzt und im Dienste der politischen Interessen balsamiert. Die Deutung der Wirklichkeit auf dem Sonderweg. Die Krim gehört uns. Russische Soldaten in der Ostukraine? Niet. Ein Bürgerkrieg. Alles im Dienste des ewigen großen und mächtigen Staates, der andere das Fürchten lehrt. Mapping Lenin. Moskau, Roter Platz. Die Nachfrage ist bei Ihnen größer als bei Lenin, oder? Wir arbeiten normalerweise zusammen, manchmal auch allein. Mit jedem Jahr steigt die Nachfrage bei mir. Bei den Fotosessions mit Politiker-Doubles am Rande des Roten Platzes steht Lenin längst im Schatten Stalins. Ich arbeite schon 8 Jahre. Ich arbeite seit 8 Jahren als Stalin. Früher war Stalin so ein wenig, naja, aber mit jedem Jahr wird er populärer. Die Nachfrage steigt. Als Double und Schauspieler merken wir das deutlich. Ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren. Sie haben das wahrscheinlich selbst gemerkt, im Fernsehen, im Radio. Stalin ist immer öfter zu sehen und zu hören. Ich sage deshalb immer zu Lenin, Wladimir Iljitsch, unser Volk ist daran gewöhnt, dich als ewigen Feind zu sehen. Lass dich hier besser nicht blicken. Lenin, я сказал, Владимир Ильич, наш народ привык видеть тебя вечно в гробу. Не надо ходить сюда. Aber Lenin ist Lenin und ist da. Hier, auf dem Roten Platz, 1:1. Nur, dass Andrei Lenin schon 54 Jahre alt ist und Wladimir Lenin damit um ein Jahr überholt hat. Ich trage dieselbe Schirmmütze wie Lenin. Und ich habe hier um den Hals so ein Bändchen. Lenin hat sich bescheiden gekleidet. Im Winter hat er nur einen Mantel mit Persianerkragen und Schuhe natürlich. Viele sagen, dass ich Lenin sehr ähnlich sehe. Die Schädelform, die leicht rötlichen Haare und der Bart, die Gesichtszüge, die Größe. Lenin war ja nur 1,65 Meter groß. Ohne falsche Bescheidenheit erachte ich mich neben einem anderen Kollegen als Lenins bester Doppelgänger. Mein Kollege ist allerdings größer als ich und Lenin war ja eher klein. Lenin, Putin, Stalin, Napoleon, sie alle sind zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter. Lenin, Putin, Stalin, Napoleon und so weiter. Alle sind zwischen 150 und 170 Zentimeter. Wenn Lenin, Stalin und Putin so gleich groß und gut gelaunt vor dem historischen Museum am Roten Platz zusammenstehen, ist das ein Inbild. Eine Schlüsselszene für den Wunsch nach Aussöhnung mit der Geschichte. Er wird in Russland heiß empfunden. Genauso wie der Wunsch nach Kontinuität. Nach einer Geschichte und Gegenwart ohne Brüche und Verwerfungen. Ohne Revolutionen sowieso. Stalin hat es längst in diese versöhnlichen Höhen geschafft. Er gilt als effektiver Manager, immer im Dienste Russlands. Die Millionen Opfer? Kollateralschaden der Industrialisierung, die das Land so vortrefflich groß gemacht hat. Lenin und die Revolution? Für die einen immer noch ein Mythos, allerdings längst ohne Klassenkampf. Für die anderen ein Unruhestifter. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Das Volk vergisst Lenin. Stalin hingegen ist sehr gefragt. Denn es werden ja viele Kriegsfilme gedreht. Lenin existiert höchstens noch als Fotografie an der Wand oder als Symbol auf Fahnen. Brauchen wir Lenin denn heute noch? Natürlich. Lenin ist wie Napoleon, wie Alexander der Große. Wie kann man so eine Figur überschätzen? Manche meinen ja, dass die Bolschewiken Fehler gemacht haben. Wie auch immer, man kann sich die Weltgeschichte ja doch gar nicht ohne sie vorstellen. Aber in jedem Fall, diese Leute waren und man kann sich die Weltgeschichte ja doch gar nicht ohne sie vorstellen. Die Revolution hatte ohne Zweifel Erfolg. Eine andere Frage ist, ob Lenin das so im Sinn hatte, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelte. Darüber lässt sich streiten. Die Revolution, deren Unausweichlichkeit die Bolschewiken immer betont haben, ist vollendet. Was ist das Besondere an der Rolle Lenins? Eigentlich nichts. Es ist nicht schwer, Lenin darzustellen. Jedenfalls, wenn du nicht versuchst, dich in seine gesammelten Werke zu vertiefen. Das darf man natürlich nicht machen. Aber wenn man nur ihn als Mensch darstellen will, dann ist das nicht schwer. Er war gesellig und das Volk hatte keine Angst vor ihm. Verehren Sie Lenin? Natürlich. Ich würde niemals etwas machen, was mir nicht gefällt. Вам большой привет из Москвы от Владимира Ильича Ленина с плавенным революционным к вам приветом. Ура! Lenins Kampf um die Kunden ist hart. Dabei entspricht das Foto mit den Großen der Geschichte, mit Stalin, Lenin und Putin, ganz dem personalisierten Politikverständnis der meisten Russen. Nur kann sich Lenin gerade nicht gegen die Überdosis Stalin behaupten. Eine Gruppe Lenin-treuer Vietnamesen ist interessiert. Einer der Männer hat sich noch schnell das Haar vor einem Taschenspiegel gescheitelt, bevor er sich nach dem Preis erkundigt. 200 Rubel kostet das Foto mit Andrei, gut 3 Euro. An guten Tagen kommt er auf 30 bis 40 Euro. Unsere chinesischen Freunde. Do you like Lenin in China? Na? Vor dem Historischen Museum am Roten Platz hakt ein zweiter Lenin-Doppelgänger gerade rechts und links ein chinesisches Paar unter. Es gibt eine kleine Diskussion, wer links stehen darf. Sergei ist tatsächlich etwas größer als Lenin. Ansonsten ist er ihm ebenfalls wie aus dem Gesicht geschnitten. So viele lebendige Lenin kratzen am Mythos des einen. Man kann es aber auch als letzte Konsequenz verstehen. Der Sarkophag, in dem der Körper wie in einem Gehäuse des Zwischendaseins ruht, ist ja doch ein Versprechen auf Auferstehung. Russen, mit großer Metaphernkompetenz ausgestattet, verstehen das. Als Sergei beispielsweise seine Lenin-Ähnlichkeit in politische Credits verwandeln wollte, hieß es нет, nein, ничего. 2010 hatte ich mich entschlossen, als Abgeordneter der Duma zu kandidieren. Aber man sagte mir, Sergei Anatoljewitsch, das geht nicht. Hinter Ihnen steht das Volk. Wo ist das Problem? Wollte ich wissen. Das geht nicht, hieß es nur. Und ich konnte nicht kandidieren. Die Kommunisten nehmen mich also nicht. Das bedeutet doch, dass sie Lenin nicht lieben. Und Putin? Liebt der Lenin? Da müssen Sie ihn selbst fragen. Nein, Putin liebt Lenin auch nicht. Aber ich verehre Putin. Er macht die richtige Politik. Bei uns gibt es keine Krise. Wann herrscht in Russland eine Krise? Wenn keine Straßen gebaut werden, keine Häuser. Aber bei uns werden Straßen und Häuser gebaut. Haben wir eine Krise? Nein. Alle Geschäfte sind offen. Es gibt alles zu kaufen. Selbst die deutschen Sanktionen haben keinen Einfluss auf Russland. Meine Frau hat gestern eine Reibe gekauft, auf der steht Made in Germania. Ein paar Leute sind stehen geblieben und hören interessiert zu. Deutschen Soldaten und Offizieren, Sonderkommando ist nicht kapitulieren. Gefährlich. Jede Menschenansammlung mit mehr als 3 Personen verstößt gegen das 2014 verhängte Versammlungsverbot und wird strafrechtlich geahndet. Ich darf mich nur fotografieren lassen und vielleicht ein paar Sätze sagen. Wir halten uns zurück. Ja, wir dürfen keine Menschen um uns versammeln. Vor dem Mausoleum darf ich mich auch nicht filmen und fotografieren lassen. Da braucht man eine Erlaubnis. Hinter allem Spiel mit den Doppelgängern verbirgt sich tiefer Ernst. Lenin ist längst nicht nur Pop. Er erzwingt Dauer. Mapping Lenin. Moskau, Roter Platz, Lenin-Mausoleum. Gigant, ja. Müssen Marx, Engels, Lenin, Gigant. Marx, Engels, Lenin, Giganten, ja. Denker. Wofür hat er weltweit gesorgt? Für den 8-Stunden-Tag auf der ganzen Welt. Ja. Der Kapitalismus ist ein Feind des Menschen. Das Kapital ist ein Feind. Allen vielen Dank. Ich unterstreiche, dass wir hier leider kein Meeting abhalten, sondern eine Kranzniederlegung. Ich bitte Sie, die Blumen im Mausoleum bei Wladimir Iljitsch Lenin und an der Kremlmauer abzulegen. In organisiertem Marsch. Jeden Sonntag kommt eine Handvoll kommunistischer Aktivisten und Stalinisten zum Mausoleum und zum Grab Stalins an die Kremlmauer. Sie nennen den eiligen Auftritt Kranzniederlegung. Politische Meetings unterliegen in Russland strengen Auflagen. Spontane Kundgebungen sind schon gleich gar nicht erlaubt. Die Regierung wittert in jedem öffentlichen Protest den Keim zum Volksaufstand. Auch die russische Gesellschaft mag keine großen Erschütterungen, weder im Februar noch im Oktober. Sie mag ein großes Russland. Dieses Russland ist so groß, dass alle und alles nebeneinander Platz haben. Wer wird denn so kleinlich sein und Lenin, Stalin und Putin auseinanderhalten? Wer wird denn so kleinlich sein und den Gründer der Sowjetunion, den Sieger des Zweiten Weltkriegs und den gegenwärtigen Herrscher Russlands auseinanderhalten? Klassenkampf war gestern. Heute verteidigt man die Ewigkeit. Wir erinnern an Lenin und bringen uns selbst bei unserer Regierung in Erinnerung. Wir leben noch und wir werden es nicht zulassen, dass sie unser Mausoleum zerstören. Wladimir Iljitsch Lenin ist der Führer des Weltproletariats. Überall hat man ihn voller Hoffnung empfangen. Leider ist er früh gestorben, er war ja nur 53 Jahre alt. Aber an seine Stelle ist ja ein anderer herrlicher Führer getreten. Heute haben sie die Internationale nicht erlaubt. Der Riss geht durch die Mitte der russischen Gesellschaft. 50% wollen Lenin beerdigen, die andere Hälfte will ihn weiterhin im Mausoleum sehen. Wenn Putin Lenin begräbt, würde das bedeuten, dass die Erfahrung der Sowjetunion umsonst war. So eine gewaltige Beute kann man nicht dem Tod überlassen. Das ist eine schwierige gesellschaftliche Frage. Aber wir können heute in Ruhe darüber diskutieren. Wir können alle Aspekte von Lenins Persönlichkeit und Politik beleuchten. Egal ob positiv oder negativ, ohne dass wir Zensur befürchten müssen. Wie alle historischen Figuren war auch Lenin widersprüchlich. Es gab eine weiße und eine schwarze Seite. Boris Vlyazov ist wissenschaftlicher Direktor des Lenin-Museums in Gorki-Leninsky. Lenin hatte sich 1923, ein Jahr vor seinem Tod, nach Gorki-Leninsky zurückgezogen. Politisch war er schon lange tot. Er lebte hier abgeschirmt von der Öffentlichkeit und kontrolliert von der Parteispitze. Die schön geschwungenen Hügelketten in Gorki nannte Lenin ganz bourgeois die kleine Schweiz. Gorbatschow verwandelte später, als die Sowjetunion ordentlich wankte und wachsende Unübersichtlichkeit drohte, alles in ein Leninland, in einen ideologisch aufgeladenen Themenpark. Mapping Lenin, Gorki-Leninskije, 35 Kilometer südlich von Moskau. Im Zentrum ein wuchtiger, tempelartiger Bau auf einer Anhöhe mit einem himmelstürmenden Säulenportikus, wenn kommunistische Zukunft Architektur wird. Eine lange Treppe führt hinauf zum Pantheon. Auf einem Podest Lenin, in schneeweißen Marmormassen sitzend, mit überschlagenen Beinen. Dahinter die rote Fahne. Sanft wehend im Wind, der aus einem unsichtbaren Gebläse kommt. Das verstärkt den Eindruck der Lebendigkeit. Höchst lebendig sind auch wieder die sowjetischen Rituale. Am 19. Mai werden hier jedes Jahr Pioniere auf das russische Vaterland eingeschworen. Fleiß. Ordnung. Respekt. Vereinte Kräfte. Russland. Hier ist ein Versammlungsort für die Miliz, Militärangehörige und Pioniere. Zweimal im Jahr kommen außerdem freiwillige Helfer. Sie heißen nicht mehr wie früher Subotniki, aber in den letzten zwei Jahren haben sie hier mindestens 1000 Bäume gepflanzt. Das Leben geht ja doch weiter. Das Leben geht weiter. Das Gefüge der Sowjetunion bleibt. Vorsichtshalber hat die Orthodoxie direkt gegenüber dem Museum eine weiße Kirche geordert. Sie ist noch in Bau. Im Sommer dieses Revolutionsjahres 2017 ist Richtfest. Ob sie dem heiligen Wladimir geweiht wird? Das ist ein Bereich des Lebens, den wir akzeptieren, auch wenn wir vielleicht keinen Frieden mit ihm geschlossen haben. Ich verstehe, was Sie mit Ihrer Frage meinen. Lenin hat sich ja gegenüber der Kirche und der Religion immer sehr negativ verhalten und immer betont, dass er ein kämpferischer Atheist sei. Aber im gegenwärtigen Russland findet eine starke Rückkehr zur Kirche statt. Uns stört das überhaupt nicht. Eine andere Sache ist, dass das Lenin selbst natürlich sehr missfallen würde. Lenin würde sich über die Chinesen freuen, die auch noch 100 Jahre nach der Oktoberrevolution nach Gorki-Leninski strömen. Russland und China haben das Projekt Roter Tourismus ins Leben gerufen. Den Russen spielt das Geld ein, den Chinesen ideologisches Kapital. Seit 2012 erleben wir einen Boom von Touristen aus China. Die Chinesen interessieren sich weniger für die russische Geschichte oder für unser bewegtes Schicksal. Nein, Chinesen respektieren Lenins Größe und suchen bei ihm nach einer Lösung für die gegenwärtigen Probleme in China, die soziale Spaltung und die Schere zwischen Arm und Reich. Sie wollen alles wissen über die sogenannte neue ökonomische Politik, kurz NEP. Wo sah Lenin einen Ausweg aus der sozialen Spaltung der Gesellschaft? Lenin hat den Bauern Land gegeben und Wasser den Matrosen, lautete die augenzwinkernd spöttische Antwort zu Sowjetzeiten. Die neue ökonomische Politik legalisierte 1921 in beschränktem Maß Privateigentum und den Erwerb von Reichtum. Ein Schlenker in Richtung Marktwirtschaft, der zum Rettungsanker in schwerster Wirtschaftskrise wurde. Lenins Losung dazu? Lernt handeln. Das marktwirtschaftliche Treiben fand allerdings unter strenger staatlicher Aufsicht statt. Mapping Lenin, Ulyanovsk, Geburtsstadt von Wladimir Iljitsch Lenin, eigentlich Wladimir Iljitsch Ulyanov. Heute arbeiten indes 30 Millionen Menschen, ein Viertel der berufstätigen Bevölkerung in Russland, in der Schattenwirtschaft. Garagenökonomie nennt sich das Phänomen. Eine Hochburg ist Ulyanovsk, Lenins Geburtsstadt an der Wolga. Vier Männer versuchen, ein in Zellophan verpacktes Sofa in einen klapprigen Lastwagen zu wuchten. Bestellung für ein Ehepaar in der Ulica Pervaya Sowjetskaya. Beunruhigt fasst sich Rais immer wieder an den Hinterkopf. Wie sollen die Männer das Sofa ungetüm durch das Treppenhaus eines sowjetischen Plattenbaus manövrieren? Niemals! Seile müssen her. Mit viel Glück passt es durchs Fenster. Alltag im Geschäft mit Möbeln. Aber was heißt hier schon Geschäft? Das hier ist kein Unternehmen. Das ist eine Quälerei. Hier ist nichts. Ich habe versucht, ein Geschäft aufzumachen, aber ich muss wieder schließen. Ich habe meine Garage umgebaut, wollte was machen, aber nichts. Ich habe alles selbst gemacht und so viel Geld ausgegeben. Die da oben erzählen immer, wir können privatisieren, alles legalisieren. Was denn für eine Privatisierung? Die gibt es nur im Fernsehen. Unser Chef privatisiert seinen Laden schon seit 2 Jahren. Er läuft und läuft von Amt zu Amt und wieder nichts. So viel zu unseren Plänen. Wir machen alle dicht. Ich arbeite wahrscheinlich noch eine Woche und dann suche ich wieder Arbeit. Ich habe schließlich noch 3 Jahre bis zur Rente. Rais klemmt sich eine Papyrossi in den Mundwinkel und schaut traurig versonnen den Rauchwölkchen in der kalten Luft hinterher. Der 57-jährige Tatare ist einer von schätzungsweise 75.000 Kleinunternehmern in Uljanowsk, die in einer Garage arbeiten. Rais hat eine Metallwerkstatt, in der Zäune und Gitter hergestellt werden. Mancher bestellt aber auch ein Sofa aus Metall. Sein Traum war es eigentlich, irgendwann nur noch Metallbeschläge für Ikonen herzustellen. Sich ganz der Schönheit zu widmen. Aber dazu kommt es jetzt nicht mehr. Die Piotrowski-Schlucht liegt am Stadtrand von Uljanowsk. Ramponierte Plattenbauten, zugige Ausfallstraßen, Brennnesselarmeen, Billboards. Wie Bienenwaben drängen sich am Hang der Schlucht dicht an dicht etwa 500 Garagen. Das Prinzip, die Garage an den Stadtrand zu verlegen, stammt noch aus der Sowjetzeit. Platz ist in einer Garage eigentlich nur für ein Auto. Oder eben für ein Nagelstudio oder einen Friseur. Möbelhersteller und Maschinenbauer haben mehrere Garagen zu einem Betrieb zusammengelegt. Mancher ist in die Höhe expandiert. Ein Organismus der Parallelwirtschaft. Elastisch, schnell, erfindungsreich. Und so oder anders ein ewiges russisches Phänomen. Der Staat weiß natürlich davon. Kontrollen? Ja, hier kontrollieren alle. Die Steuerbehörde, der Umweltschutz. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir brauchen hier eine ökologische Lizenz, damit wir heizen dürfen. Sie ist 5 Jahre gültig und kostet 25.000 Rubel. Das sind knapp 400 Euro. Ich hatte neben meiner Werkstatt noch einen Laden aufgemacht, aber nach 2 Monaten musste ich ihn schon wieder zumachen. Glauben Sie, ich hätte was von den 25.000 zurückbekommen? Für 1 Jahr kann man diesen grünen Pass nicht bekommen. Man muss immer für 5 Jahre bezahlen. Wird unsere Umwelt denn besser, wenn ich Geld bezahle? Das ist echter Diebstahl. Nein, nein, in Russland ist alles nur im Fernsehen in Ordnung. Präsident Putin verspricht immer wieder, das Kleinunternehmertum unterstützen zu wollen, aber nichts passiert. Die Schattenwirtschaft beschäftigt den Kreml aus ganz anderen Gründen. Natürlich, der Staat aber braucht dringend Geld. Geld haben allerdings auch die Kleinunternehmer nicht. Allein ihre Masse ist interessant. Man verdient schließlich keine Reichtümer in der Garage. Schauen Sie, hier kann man noch nicht einmal heizen. Hier ist nichts. Wir müssen wahrscheinlich in die Industriezone umziehen. Da ist viel Platz. Aber 2-3 Millionen, woher soll ich die nehmen? Wenn ich im Winter zum Beispiel so eine Werkstatt in der Industriezone miete und es gibt keine Arbeit. Also, ich fahr dann mal los. Mach's gut. Was ist dann? Das lohnt sich doch nicht. Nur im Fernsehen verkünden sie lauthals, dass sie das Kleinunternehmertum unterstützen. Was für eine Unterstützung denn? Lasst uns heizen und lasst uns arbeiten. Bislang schauen Behörden und Staat dieser Parallelwelt tatsächlich mehr oder weniger tatenlos zu. Nur ab und an, wenn wieder einmal die Luft von der Kohle und den Pellets aus den Öfen der Garagen schwarz ist und für Hustenreiz unter den Anwohnern sorgt, schreiten die Behörden ein. Mit einem Bußgeld ist die Sache dann vergessen. Oder man stellt sich gleich gut mit den Leuten von der Umweltschutzbehörde. Es ist ja nicht so, dass nicht auch der eine oder andere Beamte seine Möbel bei den Garaschniki kaufen würde oder das Auto hier in die Werkstatt bringt. Die Preise sind dort nun mal deutlich niedriger als in der Stadt. Für den Kreml gibt es in dieser Dynamik nicht viel Handlungsspielraum. Würde er eingreifen, steht nichts weniger als der soziale Frieden auf dem Spiel. Ruhe aber ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um ungestört zu regieren. Die Gouverneurin des Gebiets Wladimir im Osten von Moskau warnte schon, man riskiere eine ganze Revolution, wolle man mit der Garagenwirtschaft aufräumen. Die Leute haben kein Geld. Es gibt keine Waren und wenn es keine Waren gibt, gibt es keine Arbeit. Die Leute, die da oben an der Macht sitzen, müssen umdenken. Sie sollten im Auge behalten, wie das Volk besser leben kann. Sie versprechen und versprechen. Aber wann werden sich diese Versprechen erfüllen? In 10, 20 Jahren? Was weiß ich. Wir werden das wohl nicht mehr erleben. Viele der Garaschniki in Uljanowsk haben früher in der Fabrik des Flugzeugbauers Aviastar gearbeitet. Rais nickt mehrere Male kaum merklich mit dem Kopf, als zählte er in Gedanken die Garaschniki nach, die nach dem Bankrott des Unternehmens über die Runden kommen müssen. Es ist ja nicht so, dass es Arbeitsplätze gäbe in Uljanowsk. 5 Garagen weiter arbeitet Jewgeni. Auch er will seinen Nachnamen lieber nicht nennen. Der gerade 30-Jährige ist Angestellter, sein Chef ist nicht da. Früher hat er als Automechaniker gearbeitet. Seit der Wirtschaftskrise bringt er sich und seine Familie mit der Herstellung von Möbeln durch. Man lässt uns hier atmen. Denn wenn sie das auch noch verbieten, was wird dann aus uns? Wenn es keine Arbeit in der Stadt gibt, wird es auch in Zukunft keine geben. Arbeit schafft Arbeit. Und wir halten diesen Kreislauf in Gang. Der Mensch ist wie eine Ratte. Er kann unter allen Bedingungen überleben. Selbst wenn man ihm den Sauerstoff abdreht, er findet eine Möglichkeit. Er muss doch seine Familie ernähren. Lenins neue ökonomische Politik war in den 1920er Jahren ein Economic Turn. Putins Garagenwirtschaft ist eine Rückkehr in archaische Arbeitswelten. Sie erzählt Millionen Geschichten des schieren Überlebens und des Widerstands im Kleinen. Ich war Mitglied der Kommunistischen Partei und bin es geblieben. Ich hatte eine gute Arbeit als Busfahrer. Die Wohnung war umsonst. Und jetzt? Allein für die Wohnung bezahle ich 5.000, 6.000. Was soll ich sagen? Das Leben ändert sich. Das Leben ist... Die meisten finden, dass es besser war in der Sowjetunion. Wir waren glücklicher. Jetzt haben wir lauter Sorgen. Wir müssen den Kindern beruflich auf die Beine helfen und schaffen das nicht ohne Hypotheken. Mein Sohn ist 30. Wenn er eine Hypothek aufnimmt, muss er sie 25 Jahre abbezahlen. Aber mit 55 braucht man doch keine Wohnung. Was soll denn das? Da ist das Leben doch schon vorbei. Координаты знаем. Ура, ура. Спасибо. Выздоравливайте. Ура. Im Veteranenverein von Leninogorsk geht das Leben im Rentenalter gerade erst los. Es spielt sich ab zwischen Lenin und Putin, die in staatsmännischer Pose einträchtig an der Wand hängen. Dass Putin in einer Sitzung des Forschungsrats dem Gründer der Sowjetunion eine destruktive Rolle in der Geschichte bescheinigt und ihn bezichtigt hat, quasi eine Atombombe unter Russland gelegt zu haben. Davon hat Mars Scharifulenowitsch nicht gehört. Die Region Leninogorsk ist die Heimat von 40 vaterländischen Helden. Mein Nachname ist Iskakov und mein Vorname Mars Scharifulenowitsch. Ich bin der Präsident des Rates der Veteranen in Leninogorsk, in der Republik Tatarstan. Mit dem Begriff des Veteranen nimmt es der Club nicht so streng. Veteran ist jeder Patriot im Rentenalter. Vaterlandsliebe hat in Russland immer etwas mit Verteidigung zu tun. Russland und die Sowjetunion haben nie jemanden überfallen. Aber wir müssen uns immer verteidigen. Das zieht sich durch unsere ganze Geschichte. Heute hat uns Amerika komplett mit Militärstützpunkten umzingelt. Aber Amerika ist doch weit weg. Was machen die hier in Europa? Sie haben vielleicht andere Vorstellungen, aber wir finden das nicht gerecht, dass sich alle unser Land mit seinem ganzen Reichtum einverleiben wollen. Mapping Lenin, Leninogorsk, in der Teilrepublik Tatarstan. In dem Gebiet um Leninogorsk sprudelt Öl. Noch. Tatarstan, autonome Republik im Osten Russlands. Eine leicht gewellte Landschaft, in der sich grüne und braune Hügel abwechseln. Erdöl ist Treibstoff der Macht. Lenin hatte vor einem Jahrhundert versucht, die gewaltigen Energiequellen unter seine Kontrolle zu bringen. Im Bürgerkrieg ging es nicht nur um Macht, sondern auch um Ressourcen. Etwa im Kaukasus, wo sich das Gros der Ölförderung konzentrierte. Putin indes statuierte ein Exempel. Er ließ 2003 den Oligarchen Michail Khodorkovsky verhaften, der den Ölkonzern Yukos kontrollierte. Das Signal an alle anderen Oligarchen war klar. Entweder ihr unterwerft euch der Kontrolle des Staates oder Straflager in Sibirien. Das Öl hat in die 88.000 Einwohner zählende Stadt Leninogorsk ansehnlichen Reichtum gespült. Überall schießen Einfamilienhäuser aus dem Boden. Ein bisschen wild sind sie durcheinander gewürfelt, auch im Stilistischen. Irgendwo zwischen altem Athen und lateinamerikanischer Fazenda. Der Hochzeitspalast am Ufer eines künstlich angelegten Sees indes eifert dem Weißen Haus nach. An der Heldenallee reihen sich frisch gestrichene Häuser aus der Chruschtschow-Zeit aneinander. Später angebrachte Schnörkel, Säulen und altrussischer Zierrat sorgen für eine ganz eigene Mischung aus Plattenbau und Zuckerguss. Der Veteranenclub liegt in einem Hinterhof an der Heldenallee. Leninogorsk ist der Spitzenreiter in Russland, in Tatarstan und in der ganzen Welt mit seiner Dichte an vaterländischen Helden. 15 героев Советского Союза и 25 героев социалистического труда. Wir haben 15 Helden der Sowjetunion und 25 Helden der sozialistischen Arbeit. Prozentual zu den 88.000 Einwohnern liegen wir also ganz vorne. Außerdem sind wir Heimat der berühmten Ramaschkinsker Quellen für Öl und Gas. Wir gehören zu den 10 Supergiganten der Ölförderung auf der ganzen Welt. Früher hießen wir eigentlich Novoje Pismanka. Aber als das Öl hier erschlossen wurde, das war vor mehr als 60 Jahren, haben wir den Namen von Wladimir Iljitsch Lenin angenommen. Leninogorsk sollte die beste Stadt der Welt werden und ist es ja auch fast geworden. Mars vibriert geradezu vor planetarischer Energie. Er war zu Sowjetzeiten Chefideologe der Partei. Zwischenfragen duldet er nicht und wenn er selbst eine Frage stellt, dann höchstens eine rhetorische. Die Kunst des Dozierens hat er im Übrigen reibungslos aus sowjetischen Zeiten in die Gegenwart gerettet. Vielleicht ist das gar kein Kunststück. Die Gewohnheiten unter Putin schmiegen sich gespenstisch an die der Sowjetunion an. Putin ist spitze, dass er Russland wieder auferstehen ließ. Und er sagt, Freunde, wir verehren alle Völker, aber verehrt ihr auch unser Land. Lasst die Finger von Russland. Wenn alle Freundschaft schließen, sind wir bereit. Wir können aber auch anders. Hier gerade fällt mir diese Losung ein. Putin ist unser Nationalerbe. Er hat Russland wiedergeboren und vereinigt. Deshalb sind wir Sympathisanten von Wladimir Wladimirovich Putin. Toi, toi, toi. Wir leben wie im Paradies. Eine Veteranin hat in der Küche des Clubs inzwischen Tee gekocht. Auf dem Tisch mit Kartoffeln, gefüllte Teigtaschen, eine aufgeschnittene Gurke, ein großes Glas Marmelade und ein Blutdruckgerät. Anspruchsvoll sind die Veteranen eher, wenn es um die Geschichte und ihr Land geht. Mars gehört zu den 10 Millionen Tataren in Russland, die eng verwandt sind mit den Türken, aber als loyal gelten. Geschichte, Vaterland, Helden. Kategorien, mit denen man Menschen bei Laune hält, die nicht viel Handlungsspielraum haben in ihrem Leben, die nicht viel bewegen können und durchhalten müssen. Dazu forderte Ministerpräsident Medvedev beispielsweise auf. Wir haben kein Geld, aber halten Sie durch, rief er den Rentnern auf der Krim zu. Pathetisches Zweite Weltkriegsvokabular. Man hält ja doch für Russland durch. Aus dem der Wunsch spricht, die Wirklichkeit möge einen doch nicht betrügen. Товарищи, рабочая крестьянская революция совершила. Walter Benjamin hatte Lenin einmal tyrannische Großmütterlichkeit attestiert. Davon ist heute noch viel da. Es ist eine Mischung aus paternalistischem Regime und persönlicher Ansprache. Eine russische Tradition. Väterchen Zar wurde vom Thron gestürzt, die Machtverhältnisse änderten sich. Aber ein Aufbruch in die Freiheit fand nicht statt. Wenn Revolution Handlungsmacht ist von Menschen, die diese Macht nicht haben. Wäre Russland 100 Jahre nach der Februar- und Oktoberrevolution wieder am Vorabend einer Revolution angekommen, theoretisch. Aber Revolutionen werden nicht erwogen, sie ereignen sich. Und von heute aus gesehen ist der Revolutionsgedanke in Russland Political Fiction. Ich bin im Morgengrauen geboren und war das einzige Mädchen auf der Geburtsstation. Deshalb heiße ich Sveta, Licht. Ihre Kollegen nennen Sveta allerdings Terminator und liegen damit nicht falsch. Sie ist ein einziges Powerpaket. Selbst der Ausdruck Energiebündel wäre unzulänglich. Schwarze, kurze Haare, braune, lebendige Augen, durchtrainierte Figur. Eigentlich ist Sveta Mathematik- und Physiklehrerin. Doch das Geld reicht nicht, um ihre vier Jungen durchzubringen. Sie fährt deshalb Taxi, genauso wie ihre beiden volljährigen Söhne und zigtausend andere Russen. Mapping Lenin. Leninsk. Ich arbeite jede Nacht. So um 6, 7 verlasse ich das Haus und dann arbeite ich bis zum Mittag des nächsten Tages. Das heißt, Sie haben noch nicht geschlafen? Nein, ich arbeite seit dem Abend. Sind Sie nicht müde? Nein. Ich mache das schon seit 9 Jahren so. Wenn ich nach Hause komme, esse ich und dann lege ich mich 3, 4 Stunden hin. Ein Privatleben habe ich nicht. Da ist niemand an meiner Seite. Heiraten will ich auch nicht. Ich arbeite ja die ganze Zeit. Seit der massiven Wirtschaftskrise und infolge des fallenden Ölpreises verdienen Autobesitzer dazu oder überhaupt ihren Lebensunterhalt, indem sie Taxi fahren. Sie sind in Unternehmen organisiert, die über Mobiltelefone den Betrieb regeln. Schnell und kostengünstig. Die Strecke Wolgograd-Leninsk kostet 9 Euro. Es sind 78 Kilometer durch die südrussische Steppe in einem grasgrünen Lader. Ein 50er, das beste Auto für unsere Straße. Kein Markenauto kann da mithalten. Sie bieten vielleicht mehr Komfort, aber Sie sehen ja selbst, wie schlecht die Straßen bei uns sind. Markenautos zerbröseln da schnell. Im Winter sind hier bis zu 40 Grad unter Null. Dieses Jahr waren es 36 bis 38 Grad. Es geht robust zu in Russland, bisweilen auch in der Familie. Als Sveta mit ihrem vierten Sohn schwanger war, hat ihr Mann schon lange getrunken. Sie hielt zu ihm, versuchte zu helfen. Erst als er gewalttätig wurde, hat sie ihn vor die Tür gesetzt. Mein Mann hat mich geschlagen. Aber ich habe ihn nicht angezeigt. Wir laufen uns ja weiterhin über den Weg. Ich war schwanger, als ich ihn verlassen habe. Nach der Geburt meines Sohnes habe ich schon nach einer Woche angefangen, Taxi zu fahren. Die Kinder habe ich großgezogen. Mein Mann hat sich verdrückt. Jetzt bittet er mich um Verzeihung, aber wer braucht die noch? Die Kinder wollen ihn nicht hören und sehen. Ich auch nicht. Was soll das für ein Vater sein, der seinen Sohn zum Invaliden gemacht hat? Die Fausthiebe des Vaters hatten eine Frühgeburt ausgelöst und Svietas Sohn kam mit körperlichen Schäden zur Welt. Er kann auf einem Auge nicht sehen, hört schlecht und leidet an einer Deformierung des Kiefers. Gewalt gegen Frauen und Kinder ist weitgehend ein Tabuthema in Russland. Dabei ist sie ein nahezu gesamtgesellschaftliches Phänomen. Einer UN-Studie zufolge sind fast 90% aller Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt. Der Schritt zur Anzeige ist groß und widerspricht dem traditionellen Verständnis von Familie, aus der sich der Staat grundsätzlich herauszuhalten hat. Ein russisches Sprichwort beteuert obendrein, dass ein zuschlagender, ein liebender Mann ist. Svieta fasst ihre Erfahrungen aus ihrer Ehe, aber auch aus ihrem Umfeld so zusammen. Die Männer zerstören alles. Der Wodka. Sobald irgendetwas passiert, Bier und Wodka. Sie kennen kein Maß. Sie sind daran gewöhnt, dass sie in die Arbeit gehen und den Rest erledigt die Frau. Die ganze Hausarbeit, die Kinder, sie wälzen alles auf die Frauen ab. Männer kommen nach Hause und verschwinden hinter der Zeitung und vor den Fernseher. Und am Ende hängen sie nur noch faul herum. Eine große Ausnahme gibt es in Svietas Männerbild. Putin macht eine vollkommen richtige Politik. Alle hier achten ihn. Als er Geburtstag hatte, konnte man auf allen Websites Glückwünsche für ihn lesen. Die Jugend gratuliert ihm zum Geburtstag, denn Putin macht alles richtig. Er mag nur keine Kriege, aber damit hat er ja auch recht. Man darf nicht mit der Faust winken, sondern muss mit dem Kopf denken. Putin hat auch Ähnlichkeit mit Lenin. Lenin brauchte nur im Unterschied zu Putin die Revolution, sonst hätte er nichts verändern können. Aber jetzt haben wir ja keinen Zar mehr und alles ist ruhig und still bei uns. Mit Tschetschenien sind wir auch fertig geworden. Putin macht die richtige Politik. Wir haben sogar keinen Terrorismus mehr in unserem Russland. Alles Gute kommt von Putin. Die Grammatik der personalisierten Politik. In gewisser Weise ist Russland in eine mythische Zeit zurückgekehrt. In eine Zeit, die in sich geschlossen ist und in der das Land nur um sich selbst kreist. Der französische Philosoph Roland Barthes spricht dem Mythos unter anderem die Kraft zu, Geschichte in Natur zu verwandeln. Er schafft die Komplexität menschlicher Handlungen ab. Ein entlastendes Moment. Man begreift sich als Teil eines Ganzen, das nicht hinterfragt wird. Putin ist für viele Russen so etwas Ganzes. Der Mythos Putin kann dabei auf die Botenstoffe des Mythos Lenin zurückgreifen. Es sind die gleichen Mechanismen, die wirksam sind. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Es ist windig in Leninsk. Sand wirbelt durch die Luft. Das Städtchen liegt mitten in der südrussischen Steppe. Eine Welt aus Himmel und Sand und Melancholie. Vielleicht lag es ja an dieser weltenthobenen Traurigkeit, dass sich ein paar Bauern 1919 nach Moskau aufmachten, zu Lenin. Ihr Anliegen, das ländliche Städtchen Prischip zu Ehren des Revolutionsführers umzubenennen. Leninsk war der erste Ort, der nach Lenin benannt wurde, mit Lenins persönlichem Einverständnis. Entsprechend groß das Denkmal. Lenin im faltenreichen Mantel der Zukunft entgegen. Mir scheint, dass sie Lenin zu dick gemacht haben. Das war wahrscheinlich der Bildhauer. Wenn man sich den Mantel wegdenkt und das Jackett tauscht, dann ist das doch Putin. Jedenfalls aus der Entfernung. Guck mal, die gleiche Halbglatze, derselbe Gesichtsausdruck. Von Weitem ähneln sich die beiden. Ich frage mich immer, wann Putin überhaupt schläft. Er ist überall. Er ist hier, am neuen Flughafen. Er regelt den Frachtverkehr auf der Wolga. Er entscheidet, macht und tut und schafft alles. Ich frage mich immer, ob er auch ein persönliches Leben hat und wann er zum Schlafen kommt. Sie schlafen ja auch nicht. Ja, ich nicht, aber ich strenge mich ja auch nur für meine Kinder an. Putin ja aber doch für Russland. Das ist ein großer Unterschied, ein wirklich großer Unterschied. Ich bin nicht Präsident. Ich bin Taxifahrerin. Mapping Lenin. Leningrad. An der Petrogradskaja Naberezhnaja am Neva-Ufer in St. Petersburg ankert ein gerade frisch renovierter, geschichtsträchtiger Panzerkreuzer. Die Aurora gab am 25. Oktober 1917 mit dem Schuss einer Bordkanone das Signal für den Sturm auf den Winterpalast. Das Marineministerium teilte mit, man habe den Rumpf erneuert und ein Brandschutzsystem installiert. Auch der großen sozialistischen Oktoberrevolution hat man den Rumpf erneuert und einen Funkenschutzwall verpasst. Im offiziellen Sprachgebrauch heißt sie jetzt Große Russische Revolution. Eine Revolution ohne Sozialismus, ohne Klassenkampf. Damit ist sie Teil einer großen russischen Geschichte, die sich in einem großen russischen Staat abgespielt hat. Was träumst du? Fragt der Refrain des Aurora-Liedes. Damals hatte Russland noch Träume. Heute hat es nur noch Größe. Mapping Lenin. Eine Kartografie des neurussischen Zarenreichs. Feature von Christine Hammel. Es sprachen Ann-Isabel Zilz, Thomas Leubel, Oliver Nägele, Stefan Wilkening, Stefan Merki, Oliver Möller, Lisa Wagner, Christian Schuler, Anna Greiter und Julia Cortis. Ton und Technik: Fabian Zweck und Tim Müller-Hahl. Regie: Christiane Klenz. Redaktion: Katja Huber. Die Recherche der Autorin wurde durch ein Reporters in the Field Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung und der Berliner Journalistenschule gefördert. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2017.